WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, ich bin hochgespannt auf die heutige Sendung. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, denn wir haben heute ein Thema, ein ungewöhnliches Thema. Das Thema heißt nämlich, ich bin außergewöhnlich und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die das von sich behaupten. Also wer von euch denkt, dass er außergewöhnlich ist, vielleicht seid ihr sehr schön. Vielleicht seid ihr sehr reich, vielleicht seid ihr sehr intelligent, vielleicht habt ihr ein besonderes Talent, ein künstlerisches Talent oder vielleicht seid ihr ein Medium oder vielleicht lebt ihr so generell außerhalb der Norm oder vielleicht praktiziert ihr ganz ungewöhnlichen Sex und deshalb sagt ihr von euch auch, ich bin außergewöhnlich. Also ich bin gespannt auf viele außergewöhnliche Leute. Ihr könnt anrufen 0800 220 5050 oder mailen domian@wdr.de. Und die erste Anruferin ist 30 Jahre alt und heißt Merle. Guten Morgen, Merle. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Merle. Ich spreche also mit einem außergewöhnlichen Menschen. Ja, ich weiß nicht, ob es außergewöhnlich ist, aber zumindest anders. Ja. Und zwar bin ich hochsensitiv. Hochsensitiv? Das ist, kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie sagt ihr das Wort Synästhesie was? Na gut, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ah, okay. Ja. und also bei Synästhesie würde man ja jetzt nicht sagen, das ist eine Krankheit oder eine Störung, wie beim Asperger zum Beispiel. Erklär mir kurz. Wir erklären es kurz. Das sind Leute, die sagen wir, Farben zu Zahlen zuordnen zum Beispiel. Genau, oder bei bestimmten Gerüchen Farben sehen. Genau, oder bei mir ist es bei Musik, ich kann Musik in verschiedenen Farben sehen. Ja. Genau, und da ist im Gehirn ja einfach eben was anders geschaltet. Ja. Und bei der Hochsensitivität ist das so ähnlich. Also das hat man so vor 20 Jahren im Prinzip in Amerika entdeckt sozusagen und mittlerweile eben neurologisch auch nachgewiesen, dass im Gehirn da ein bisschen was anders läuft irgendwie. Wie empfindest du die Welt? Beschreib's uns. Ja, ich mache mal ein Beispiel. Wenn, ja du als Synästhesist vielleicht nicht unbedingt, aber wenn jemand, der nicht hochsensitiv ist, geht mit seiner Freundin ins Café, die erzählt ihm, keine Ahnung, von ihrem letzten Wochenende, die trinkt Kaffee, dann gehen die wieder nach Hause und die Sache ist erledigt. Ja. Wenn ich mit meiner Freundin ins Café gehe und die erzählt mir von ihrem Wochenende, dann kriege ich einerseits zum Beispiel mit, okay, sie erzählt mir zwar die Geschichte ganz neutral, ich merke aber, es ist irgendwas. Mhm. Es ist irgendwas passiert, es geht ihr nicht so gut, das beschäftigt mich. Außerdem merke ich, dass der Mann hinter mir das Rasierwasser meines Ex-Freundes benutzt. Denke daran, oh scheiße, der Typ war aber auch daneben. Das läuft alles parallel. Ach so. Ich höre, dass die Kaffeemaschine kaputt ist an der Theke. Erinnere mich vielleicht an die Kellnerin, weil ich schon mal in dem Café war und weiß, die hat mir mal erzählt, keine Ahnung, dass sie einen Hund hat. Und denke darüber nach, dass ich sie eigentlich noch was nach ihrem Hund fragen wollte. Also so in etwa kann ich es nachvollziehen. Und wahrscheinlich alle Leute können das nachvollziehen, dass wenn man im Café sitzt, kriegt man ja andere Eindrücke mit. Und so eine gewisse Assoziation passiert dann ja auch. Aber man ist ja letztendlich doch konzentriert auf seinen Gegenüber. Genau, also jemand, der das nicht hat, würde das jetzt einfach rausfiltern. Ja, ne? Ausblenden das, wahrscheinlich. Genau, das würde so im Hintergrund laufen. Und das geht bei dir nicht. Und das fällt mir halt sehr, sehr schwer. Also ich muss mich sehr anstrengen. Das heißt, du kannst dann auch nur mit Mühe deiner Freundin beim Erzählen folgen. Ja, ich muss mich halt schon immer wieder fokussieren. Ne? Ich muss mich schon immer wieder zusammenreißen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein anderer Reiz sehr stark ist, also keine Ahnung, jetzt ein Baby neben mir schreit permanent, dann könnte ich es, glaube ich, nicht. Aber zum Beispiel, ein anderes Beispiel, das erlebt man ja manchmal. Man sitzt in einem Restaurant und neben einem ist ein weiterer Tisch, vielleicht nur so eine kleine Barriere dazwischen. Normalerweise kann man das Gespräch am Nebentisch ausblenden und man konzentriert sich auf den Menschen, der einem gegenüber sitzt. Wenn du aber da sitzt, hörst du exakt das Gespräch nebenan mit? Also ich sag mal so, wenn ich mich jetzt natürlich wirklich auf mein Gegenüber sehr konzentriere, und das bemühe ich mich ja, ich bin ja ein höflicher Mensch, ist es trotzdem so, dass ich aber, würde ich mal sagen, 80% des Gesprächs am Nebentisch irgendwie mitbekomme. Wie anstrengend. Ja, mega anstrengend. Das macht das Leben doch extrem anstrengend. Es ist doch eigentlich eine Gnade, dass man so viel wegblenden kann, um sich zu schützen auch. Ja, also das Problem ist zum Beispiel auch, dass eben hochsensitive Menschen sich sehr leicht erschrecken, weil ich eben auch Lautstärke zum Beispiel nicht gut filtern kann. Mhm. Also wenn jetzt, ja, bleiben wir mal beim Kaffee, neben mir dann ein Glas runterfällt oder sowas, wo jeder andere halt, ja, wenn überhaupt ein bisschen zusammenzuckt oder so, erschrecke ich mich wirklich. Das heißt, man kann sagen, dass alle Sinne um ein Mehrfaches geschärft sind, kann man das so sagen? Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Also es gibt da nochmal so Abstufungen. Es gibt eben hochsensitive Personen, die emotional sehr hochsensitiv sind. Es gibt welche, bei denen sind das eher so körperliche Empfindungen. Also die empfinden Schmerz zum Beispiel halt sehr, sehr stark. Ah ja, ja, genau. Bei mir ist das zum Beispiel auch so, dass ich auf Medikamente und Alkohol zum Beispiel eben auch ganz anders reagiere. Und das ist eben immer ein bisschen schwierig, das Ärzten zum Beispiel zu erklären, dass ich sage, ja, ich kann diese normale Dosis, die jetzt für jemand anders reichen würde, gar nicht nehmen. Die haut dich um. Weil dann bin ich platt. Das heißt, wenn du eine Flasche Wein trinken würdest, dann würdest du drei Tage im Koma liegen. Also sehr empfindlich in Sachen Alkohol auch. Ja, und es ist zum Beispiel so, also wenn ich gehe gerne auf Konzerte, aber das ist natürlich was für mich so ein bisschen der Super-GAU, ne? Also ganz, ganz viele Leute, ganz unterschiedliche Sachen, die da auf mich einströmen. Wenn du in ein klassisches Konzert gehen würdest, magst du klassische Musik? Ja, ich mag klassische Musik. So, dann ist das doch für dich wahrscheinlich ein Ohrenschmaus, weil du die einzelnen Instrumente viel genauer wahrnehmen kannst als wir profane Hörer. Ist das so? Also was zumindest sich bei mir halt sehr mitteilt, ist, dass ich einfach ganz viel Emotion aufnehme. Mhm. Also ich weine auch im klassischen Konzert, wenn es mich mitnimmt. Ja. Oder ich gehe dann auch ganz beflügelt raus. Also das ist auch sowas. Aber der Pferdefuß daran ist, ich bin dann halt 2-3 Tage platt danach. Ne? Also wirklich Pause machen. Du erlebst intensiver, aber das absorbiert halt sehr viel Kraft. Ja. Und dann musst du dich erstmal erholen. Dennoch würdest du sagen, was ist der Vorteil dieser Veranlagung, die du hast? Also ein Vorteil auf jeden Fall bei mir ist halt beruflich, ich arbeite im sozialen Sektor und ich mache eben auch viel Beratung. Und da ist das eben wirklich Gold wert, ne? Also ich spüre relativ schnell im Gespräch, was beschäftigt den anderen, was ist da los, kann eben sehr gut zuhören und mir halt Sachen sehr, sehr gut merken. Ja. Das heißt, mir rutscht auch nicht so leicht was durch oder so. Ne? Aber das heißt, dir kann man auch nicht so schnell was vormachen, weil du sehr viele Antennen hast und registrierst vielleicht auch Dinge, die Menschen verschleiern wollen. Das schon. Andersrum bin ich auch im weitesten Sinne vielleicht ein bisschen naiv, oder das ist auch so ein Charakterzug. Also hochsensitive Menschen sind eben sehr darauf bedacht, dass es möglichst harmonisch ist, natürlich. Weil das ist natürlich der Zustand, in dem wir uns am wohlsten fühlen irgendwie. Und es kann natürlich, wenn ich mich sehr sicher fühle, also auf der Arbeit, ja, ist das so, da geht mir selten einer durch die Lappen. Im Freundeskreis, wenn ich mich sehr sicher fühle, ist das manchmal schon ein bisschen schwieriger, weil ich immer sozusagen das Beste aus im Menschen sehe und erwarte. Ne? Andererseits kann ich mir auch vorstellen, wenn man mit dir zusammen ist, wenn man mit dir in einer Beziehung ist, dass das auch sehr anstrengend sein kann. Ja, das ist so. Also mein Mann ist glücklicherweise ganz anders. Der ist eher ein bisschen, fast ein bisschen autistisch, würde ich sagen. Aber guckst du denn nicht irgendwann dann schon mal vielleicht so ein bisschen auf ihn herab nach dem Motto, er registriert es gar nicht und er ist gar nicht so feinsinnig und feinfühlig wie ich? Nee, überhaupt nicht. Also eher andersrum. Also das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich so gerne mit dir sprechen wollte, das ist angeboren, ne? Das hat man von Kindesbeinen an. Und als Kind eben habe ich das auch schon gemerkt, also dass mich eben zum Beispiel Kinderfilme total mitgenommen haben, im übersteigerten Maße. Du warst dann die Heulsuse hinten in der Ecke. Genau, ich musste auch in der Schule immer rausgehen, wenn wir den Holocaust behandelt haben und sowas. Ja. Und eben ich immer gedacht habe, stimmt mit dir irgendwas nicht? Das ist ja nicht ganz normal. Und so ein klassischer Satz, den hochsensitive Menschen halt auch hören, ist, ne, ja, sei nicht so empfindlich, stell dich nicht so an, das ist doch nicht so schlimm. Aber für uns ist das aber schlimm. Ja, aber wenn man weiß, dass es so ist, dass man das angeboren hat, dass es von Anfang an da ist, dass es ein Teil deiner Persönlichkeit ist, dann kann man sich damit ja auch gut arrangieren, finde ich. Das, genau. Das ist Teil deiner Normalität. Ja, und das war eben bei mir so, also ich wusste das eben bis vor 2 Jahren gar nicht. Mhm. Und ja, ich habe eben immer gedacht, irgendwas ist mit mir nicht ganz in Ordnung. Ne? Mhm. Also man denkt dann ja auch selber, okay, übertreibe ich jetzt oder so, ne? Oder spinne ich ein bisschen? Aber nachdem du weißt, was es ist, kannst du es ja besser einordnen und du kannst ja auch die Rosinen rauspicken und dir diese Fähigkeiten in gewisser Weise ja auch zu Nutzen machen. Ja, na klar. Also und ich weiß eben auch einfach, dass es halt Situationen gibt, die für mich sehr anstrengend sind und kann da so ein bisschen dann drauf achten. Ja. Ne? Also es gibt eben dann, also ich gehe nicht wahnsinnig gerne in den Supermarkt zum Beispiel, weil das eben was ist, was mich total überfordert, wenn ich aus 38 Himbeerjoghurts auswählen muss. Da stehe ich dann wirklich 20 Minuten vorm Regal. Ne? Ja, ja, ja. Und die Leute denken so, was macht die Frau? Das versuche ich natürlich dann zu meiden, wenn ich es nicht muss. Aber ich merke schon, wie du es erzählst, du nimmst es auch mit Humor, die ganze Sache. Ja, es ist auch wirklich so, dass ich jetzt nicht sage, ne. Ich arme, das sagst du nicht. Ja, oder wie jetzt, naja, jetzt jemand, der hochbegabt ist, würde ja jetzt auch nicht sagen, oh, ich bin viel schlauer als ihr. Ja, ne? Also ja. Ich nehme das auch keinem jetzt meiner Freunde zum Beispiel übel, wenn die Sachen nicht merken, weil ich weiß, dass, also ich bin da eben der andere, ne? Ja, ja, genau, ich höre genau. Halt wirklich die Flöhe husten, wie man so sagt. Und das nehme ich den anderen nicht wirklich übel. Oder jetzt, wo ich das eben weiß, versuche ich das auch einfach zu erklären, ne? Und sage, mir tut mir leid, dass ich heute nicht auf deine Geburtstagsparty kommen kann. Ich bin so fertig heute. Verstehe. Ich schaffe das einfach nicht. Ne? Also, die Merle war unser erster außergewöhnlicher Mensch heute in der Sendung. Das war schon mal interessant, dass du uns so ein bisschen Einblick gegeben hast in deine Empfindungswelten. Davon gibt es ja eine ganze Menge für Menschen, die so veranlagt sind. Alle, die denken, mit mir ist irgendwas nicht in Ordnung, das kenne ich. Es gibt halt einen klassifizierten Test, den man machen kann im Internet. Ah. Wenn man da irgendwie, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal, es gibt 50 Punkte, wenn man 48 hat, ist es sehr wahrscheinlich. Wo macht man den Test? Wie kommt man da ran? Ja, einfach googeln nach hochsensitiv. Ah ja, okay, alles klar. Dann, wer jetzt denkt, da hat er sich wiedererkannt, ist vielleicht mal ein Versuch wert. Ja, was meinst du, wie viel das gleich mal googeln werden und testen, ob sie so gestrickt sind? Ja, Merle, vielleicht geht's einem so und euch fällt auch ein Stein vom Herzen, weil er denkt, oh, mit mir ist es doch nicht irgendwas komisch. Danke dir für deinen Anruf. Ja, ich danke dir. Und wünsche alles Gute. Dankeschön, mach's gut. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 außergewöhnliche Menschen. Ich bin außergewöhnlich, heißt das Thema. Und mit genau solchen Menschen möchte ich sprechen, die sich selbst für außergewöhnlich halten, aus welchen Gründen auch immer. Das muss ja gar nicht irgendwie hochnäsig sein, sondern das kann ja auch ganz faktische Begründungen finden. Hier ist Dietmar. Dietmar ist 59. Guten Morgen, Dietmar. Morgen, Jürgen. Dietmar, schön, dass du da bist. Ja, dass ich durchgekommen bin, freut mich ja. Ist immer ein bisschen schwierig, ich weiß. So, zum Thema Außergewöhnlichkeit. Ich bin außergewöhnlich. Du bist außergewöhnlich. Warum? Ja, gewöhnlich, wie du wahrscheinlich auch, denken die Leute, sie würden sterben. Ich weiß, dass ich körperlich unsterblich bin. Oh, jetzt haust du mich aber hier vom Stuhl. Du weißt, wir halten es fest, du weißt, dass du körperlich unsterblich bist. Ja, um die Geschichte zu erzählen, das wusste ich nicht immer, beziehungsweise man wird körperlich unsterblich geboren, weiß das auch, dann erzählen dann das genug Leute und wird es gerade ein paar Jahre alt, dann weiß man genau, dass man sterben wird, vor allen Dingen weiß man auch, wann man sich wie zu fühlen hat, also mit 50 klapprig, mit 90 halb blind und so weiter. Das war vor fast 22 Jahren, da hat der Biolek eine Sendung gemacht, auf dem ersten, hast du damit zu tun. Ewiges Leben. Mhm. Habe ich aus Neugierde auf angeschaut. Da war der erste, kannte man schon, lässt sich einfrieren. Zweite waren Christen, ewige Seele. Der dritte war der Otto von den Immortals. Der hat gesagt, ich bin schon unsterblich. Das fand ich so faszinierend. Habe ich hingeschrieben, da gab es eine Dependance in Köln. Da musste ich noch 1,5 Jahre hingehen, um zu erkennen, dass das, was die anderen glauben, die Gewöhnlichen, die Sterblichkeit, dass das der Wahnsinn ist. Also, kann man daran glauben? Jetzt mal Butter bei die Fische. Du glaubst im Ernst, dass du, Dietmar, 1000 Jahre alt wirst? Das ist eine Begrenzung. Mehr als 1000 Jahre alt wirst. Ja, wenn es sein muss. Das heißt, du wirst nicht in absehbarer Zeit in den nächsten 50 Jahren sterben, du wirst nicht krank werden, du wirst nicht altern. Genau. seit ich das weiß, seit ich 38 bin, das ist doch eine schöne... Aber guck dich doch mal an, wenn du... ja, nein, ich meine nicht böse. Wenn du jetzt ins Spiegel guckst, du bist wahrscheinlich ein toller, attraktiver Mann noch, aber du siehst anders aus als noch vor 30 Jahren. Das heißt, du bist gealtert. Ja, ich glaube das nicht. Es geht ja auch mehr um das Innere nebenbei, ob ich da ein graues Haar oder sowas durchaus habe, darum geht's ja gar nicht. Ich meine, ist ja eine interessante These, die du aufstellst. Allerdings wird diese These jeden Tag millionenfach widerlegt, dadurch, dass Menschen... Nee, ich habe ja gesagt, wenn du daran glaubst, dann stirbst du natürlich. Dann wirst du auch mit 90 krank und klapprig sein. Was ist das für eine Lehre, für eine Ideologie, auf der diese Annahme basiert? Eine Ideologie, da hat sich Ende der 60er in den USA, Immortals haben die sich vielleicht gegründet, die haben weltweit Dependancen gemacht. Wie heißen die? Immortals, Unsterbliche. Aha. Heißen, hießen, ist ja das interessant. Ach, wo wir gerade dabei sind, man kann durchaus im Internet ewiges Leben googeln von einem Herrn Schönfelder. Der glaubt auch daran. Ich kenne auch noch eine in Berlin, wo die jetzt woanders ist. Na gut, das ist nicht so wie viele Ausschweifungen. Also die Gruppe hat sich in Amerika gegründet... Ende der 60er weiß ich noch so von der Geschichte. Ich habe mir auch dann ein Buch von denen besorgt, ging dann auch regelmäßig zu den Treffen, bis ich das gefressen habe, dass es eine Frage des Glaubens ist. Und warum soll ich mir so etwas Bescheuertes aussuchen, wo du immer klappriger wirst, dann da kaum noch kriechen kannst und das in unermesslich kurzer Zeit. Aber stopp, wenn die in den 60er Jahren sich gegründet haben und wenn die das so geglaubt haben wie du, dann sind doch bestimmt seitdem viele von denen schon verstorben. Ich weiß es nicht, das ist absurd. Das ist interessant. Kurz nachdem ich selbst für mich angenommen hatte, dass ich unsterblich bin körperlich, haben die sich aufgelöst. Nach Jahrzehnten. Ach so. Das hätten die auf mich gewartet. Ja, ich weiß noch, ich habe das mitbekommen, so, die haben da erzählt. Weswegen haben die sich wohl aufgelöst? Vielleicht, weil sie erkannt haben, ist doch Schwachsinn. Oder? Ich weiß das nur bei uns in Köln war nichts, die waren noch am längsten da. Die kamen in Streitereien, weil der eine wollte gern viel Geld ausgeben. Die haben auch in Amerika gerade viel Geld eingenommen. Ja. Und der andere wollte beim Seriösen bleiben. Und da haben die sich zerstritten und das ist dann weltweit. Und das war bis 97, glaube ich, noch. Und dann war Schluss. Hast du denn in Deutschland, du rufst aus Köln dann, in Deutschland noch Mitgläubige, die das so glauben? Ja, den Schönfelder, wie gesagt, zum Beispiel im Internet selbst entdeckt. Dann noch die Pia in Berlin, obwohl die jetzt gerade in der Schweiz arbeitet. Es ist einfach eine Sache, die ist dermaßen drin in den Menschen. Also es gibt nur drei Leute im deutschsprachigen Raum, die glauben, dass sie nicht sterben müssen. Ich kenne, ja. Ich habe damals Kontakt gehabt, der ist verloren gegangen. Diesmal mal eine ganz andere Sache. Hm? Findest du das denn gut, ewig zu leben? Ja, sonst würde ich das ja nicht glauben. Ich möchte nicht ewig leben. Es ist für mich eine erschreckende Vorstellung, ein paar tausend Jahre zu leben. Hm. Ja, dann gebe ich dir den Tipp, du sagst wenigstens, dass du nicht krank wirst und 200 lebst oder sonst irgendwas. Verstehst du, du hörst immer von den Sterblichen, das geht alles so schnell. Ist ja auch, ne? Was ist denn in dem, pass auf, du lebst tausende von Jahren noch, sagst du. Hm? Irgendwann, so sagen uns die Astrophysiker und Naturwissenschaftler voraus, wird die Erde verglühen, weil die Sonne explodiert. Das heißt, irgendwann wird die Erde nicht mehr existieren. Wo bist denn du dann? Das ist ein guter Einwand insofern. Ich glaube auch daran, dass die anderen Dimensionen, wo meine Mutter, die vor 3 Jahren gestorben ist, mein Vater sind, dass die im gleichen Raum und zur gleichen Zeit jetzt hier sind. Und dass diese Grenze irgendwann mal fallen wird. Und dass ich dann quasi zwischen den Dimensionen wechseln kann, wie ich will. Das kann man im Prinzip, aber ich glaube es anscheinend noch nicht genug. Aha. Was wäre, wenn dich jetzt jemand hinterrücks erschießen würde? Die Frage hat man mal einem Kind von der Pia gestellt. Was ist denn, wenn du im Zug bist, der in Gleisen alle Wiener sind tot? Da sagte sie so schön, da steige ich nicht ein. Naja gut, das ist ja... Oder wie der Otto so schön sagte, hat das, dieser Einwand ist das ja alles klar. Der hat auch, der Violett, was ist mit Unfällen? Da sagte Otto, Unfälle kündigen sich vorher an. Ja, nicht immer. Nicht immer. Wir sind an dem Punkt, wo ich mit deinem Vorbereiter schon war. Es gibt da diesen französischen Philosophen, der sagte, die wesentlichen Dinge sind fürs Auge unsichtbar. Mhm. Das heißt, wenn wir uns treffen, ich sage, ich bin unsterblich. Dann sagst du, ich bin sterblich. Ja, man kann beides nicht sehen. Glaubst du denn, dass es viele Unsterbliche in unserer Welt gibt, die schon seit Tausenden von Jahren leben? Wenn die das so wollen, natürlich. Meinst du, dass es Leute gibt, die das so gewollt haben und dementsprechend real existieren? Ja, da gibt's auch im Internet, da macht der Schönfelder auch noch einen Querverweis, den Bericht von einem 192-Jährigen. Das sind immer die gleichen Argumente, die hin und her gehen. Deshalb ist mir das alles nicht neu. Lass mich fragen, wenn es solche gäbe, die vielleicht schon 1000 Jahre alt sind, warum machen die sich nicht bemerkbar? Warum zeigen die sich nicht? Warum? Das nützt doch nichts. Wenn ich zu dir jetzt komme und sage, ich bin 1000, dann sagst du, bist bekloppt, sonst nicht. Na, man könnte dich ja vielleicht gezielt befragen, ob das stimmt. Man könnte ja mal... Das ist fast unmöglich. Da kannst du ja wie ein Geheimagent dich auch noch vorbereiten. Kannst dich gut vorbereiten, ja. Ich wollte aber noch einen ganz anderen Gedanken sagen. Es geht ja nicht nur um die Unsterblichkeit. Es geht vor allen Dingen um das ganze Gebäude, was in jedem, wieder hier unterstelle ich das auch, drin ist. Ich sagte irgendein Alter, oder ich habe das vielen schon gesagt, was machst du, wenn du 90 bist? Da kam immer die Erwiderung, so alt will ich gar nicht werden. Weil 90 impliziert, du kannst nicht mehr gehen, du kannst nicht mehr sehen, du kannst nicht mehr denken, du hast alle möglichen Krankheiten, du bist nicht mehr im Leben. Ja. Das können ja die Sterblichen wenigstens ändern. Da hat die Sarah eine... Was soll das alles? Mit eben 90, bin 100, jetzt statt wieder eine Zeitung. 13.000 über 100-Jährige, nur in Deutschland. Okay, aber deine Meinung in allen Ehren. Aber was sagst du einem Menschen, der wirklich alt und hinfällig wird, vielleicht schon sehr schwer krank ist und vom Alter gezeichnet, dann sagst du, pass mal auf, du brauchst einfach nur an deine Unsterblichkeit glauben, schwuppdiwupp, bist du wieder gesund und siehst fit und jung aus. Ja, natürlich nicht, das wäre ja rücksichtslos. Da kann man nur das tun, was der Moment erfordert, sag ich mal. Was machst du ich gehe davon aus, dass du bisher in deinem Leben gut Glück gehabt hast und nicht oft erkrankt bist. Stimmt das? Nie. So, jetzt kann das ja passieren, dass du... Du sagst immer, das kann passieren, das kann nicht passieren. Weil du glaubst. Es gibt einen sehr schönen Satz in der Bibel von Luther übersetzt. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spräche, heb dich empor und wirf dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, so wird geschehen, wie er da glaubt. Und wenn ihr so zu eurem Vater sprecht und habt gegen jemanden etwas, vergibt ihm, wie auch euer Vater im Himmel euch eure Sünden vergibt. Das gehört zusammen. Ja, gut, der Glaube versetzt Berge, daher kommt das ja. Ja, ich meine, das ist natürlich eine irre Lebenseinstellung, die einen vielleicht auch wirklich in gewisser Weise vor gewissen Dingen schützen kann, weil du platzt ja vor Optimismus. Dir kann ja nichts passieren, dir kann ja gar nichts passieren. Hat auch mal einer gesagt, in einem der Treffen war auch ein Kind, die haben immer die besten Ideen. Ja, und wenn ich dann sterbe, habe ich wenigstens vorher schön gelebt. Dumm ist es nur irgendwann, wenn du vielleicht dann doch auf dem Sterbebett liegen solltest und alle sagen, nun geht's bald zu Ende und du merkst es auch, dann bricht dein ganzer Glaube zusammen, dann war es wohl nichts. Wenn es so wäre, ja, natürlich nicht. Ja. Lebst du alleine? Ja, ich zögere, weil ich habe diese Lebensgemeinschaft LAT, Living Apart Together. Was heißt das? Das heißt, wir haben beide unseren Wohnsitz und trotzdem ein Paar. Ach so. Und was sagt die Liebste zu deiner Einstellung? Ach, wie immer, das wird einfach übergangen. Die halten dich wahrscheinlich alle für ein bisschen Jack, ne, oder? Es ist ja, das musst du doch gestehen, es ist ja schon fast eine diebische, klammheimliche Freude der Sterblichen, dass sie krank werden und sterben irgendwann. Eine Freude, meinst du? Ja, ich habe das Gefühl, ich habe mit vielen gesprochen. Naja, ich will dir mal sagen, eine Freude, dass man irgendwann stirbt, finde ich auch. Das ist eine Freude, dass man irgendwann sterben kann. Es ist keine Freude, zu leiden und altersschwach zu werden. Das ist keine Freude. Ja, die Unterscheidung kenne ich auch. Aber was ist eine Freude, dran zu sterben? Es ist eine Freude, seinen Todeszeitpunkt bestimmen zu können. Ich meine, du mit deinen lumpigen 59 Jahren hast gut reden. Sei du erst mal 500. Und das Ganze. Ja, nicht, Jürgen. Wenn ich dann anrufe und sage, nee, geht ja nicht. Aber wenn ich dann irgendwann anrufe, ich bin 500. Du wirst gelangweilt in der Ecke sitzen. Dann hast du die tausendste Frau hast du hinter dir, den tausendsten Liebeskummer. Alles ist immer dasselbe. Es gibt keine Neuigkeiten mehr. Du sitzt und starrst in die Welt. Und irgendwann schwebst du durchs Weltall, weil du nicht sterben kannst. Hallo? Ja. Ich dachte, du wärst tot umgefallen. Ja, Dietmar, also das ist ja einen kuriosen Glauben. Den habe ich so noch nie gehört. Aber warum nicht? Das ist außergewöhnlicher, ja. Das ist außergewöhnlich. Ja, es ist da noch viel mehr im Gebäude. Da könnten wir noch bis zum sprechen. Ich glaube auch an den Aufstieg der Menschheit, in absehbarer Zeit zumindest. Aber du glaubst auch dann an ein göttliches Wesen. Ne? Davon das ohnehin. Das ohnehin. Habe ich oft genug. Auch im christlichen Sinne? Du hast die Bibel gerade zitiert. Ja, da stehen gute Sachen drin. Ja, im spirituellen Sinne, das ist ein gutes Wort. Ja. Ja, weil ich auch viel erlebt habe, was für mich ein Wunder war. Was machst du vom Beruf, wenn ich das? Das ist auch so ein Wunder. Ich habe vor 6 Jahren, ist das jetzt her, hat die Bank gesagt, bei der ich gearbeitet habe, wenn sie hier den Koffer Geld nehmen, der reicht bis zur Rente, dann können sie gehen. Ne? Wie bitte? Ja, das machen die Banken gern. Achso, eine Abfindung haben die dir gegeben, oder wie? Ja, das war direkt eine Betriebsvereinbarung für alle, die interessiert sind, die sie nicht mehr rausschmeißen konnten. Boah, wie super. Und die haben dir so viel Geld gegeben, du bist gegangen. Ja, das war... Darf ich dich fragen, wie viel Geld die dir gegeben haben? Ja, fragen darfst, aber darüber rede ich nicht mehr. Ah. Ich habe dir ja gesagt, du musst nur bis zur Rente, haben die alles genau ausgerechnet. Da war der Betriebsvereinigung, das war nicht nur für mich. Das heißt, du hast einen schönen fetten Batzen Geld jetzt da und lässt es dir gut gehen und beschäftigst dich mit deiner Theorie. Wenn du so willst, oder ich tue nichts. Oder tust nichts. Ich gerne im Bett und lese und telefoniere und so Sachen. Ja. Nee, das machen viele Banken, die sparen dadurch noch Geld. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich eine gute Idee. Sollte ich dem WDR auch mal vorschlagen hier. Ja, ob die das so machen. Die haben das ja von sich aus gemacht. Ich habe gesagt, wie ist das mit Altersteilzeit? Ja, wir haben ja gerade eine Betriebsvereinbarung, die gilt noch ein Jahr, können Sie überlegen, ganz Jahr überlegt, ne? Weil ich hatte einen bombenfesten Job und das kann ich noch erzählen. Im Tarifvertrag der Bank steht doch tatsächlich, wer erst mal 50 ist und mindestens 10 Jahre bei der Bank, der kann nicht mehr gekündigt werden. Aha. So kam es, dass die auf mich zugekommen sind. Ich verstehe, aber jetzt kommen wir in ein ganz anderes Thema rein. Also wir haben mit großem Interesse deine Thesen gehört, Dietmar. Wir denken alle darüber nach. Vielleicht hast du ja in absehbarer Zeit viele Glaubensgenossen und Genossinnen und dann könnt ihr den Club... Ja, schreibt dir dahinter die Ohren zumindest das mit dem Glauben. Ne? Wirklich alles, was du siehst, ja, und fühlst, ist, weil du es vorher geglaubt hast. Vielleicht gibt es einen Club der Unsterblichen bald. Da gibt es alles. Ich gucke schon im Internet, aber ist alles nicht so bezogen. Dann telefonieren wir nochmal. Okay. Alles Gute. Danke für deinen Anruf. Bis dann. Okay, tschüss. Ciao. Das ist schräg. Das habe ich noch nie gehört. Hier ist Raven? Raven, ja genau. Raven, eine Frau. Ja, richtig. Sehr schön. 36 bist du. Ja, genau. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen. Ist das ein Künstlername, Raven? Das ist quasi mein medialer Name, wenn man das so sagen kann. Und schon sind wir beim Thema. Medialer Name heißt, du bist auch eine außergewöhnliche Person, weil du ein Medium bist. Ja, ich denke, ich würde mich so bezeichnen. Wie spannend. Ein Medium, erzähl, was für ein Medium bist du? Also ich habe diese Fähigkeiten schon recht früh festgestellt bei mir, als ich klein war, dass ich Dinge geträumt habe und gesehen habe, die passiert sind. Mhm. Auch ungewöhnliche oder unangenehme Sachen? Ja, auch. Also deswegen hatte ich auch angerufen, weil diese Dame am Telefon war, die auch hypersensibel ist. Das habe ich auch. Mhm. Ich nehme sehr stark Dinge wahr. Mhm. Aber diese Sachen, die ich gesehen habe und die ich wahrgenommen habe, gingen schon darüber hinaus. Ja, also es fing mit den Träumen an. Wie hat es sich dann weiterentwickelt bis heute? Was genau kannst du? Ich habe es zuerst erstmal versucht wegzudrängen, weil ich das nicht wahrhaben wollte, weil es mir teilweise Angst gemacht hat. Macht einem ja auch Angst, wenn man Sachen träumt und die passieren dann am nächsten Tag. Genau, ja, genau, richtig. Und ich bin eigentlich ein sehr wissenschaftlich veranlagter Mensch. Das heißt, ich brauche schon Beweise. Ich muss da irgendwas Festes haben, was ich auch nachvollziehen kann, was für mich logisch ist. Und das war eben nicht der Fall. Mhm. Und dann irgendwann habe ich mich immer mehr mit der Materie beschäftigt, habe viel darüber gelesen und habe mich auch mit Leuten unterhalten, die eben diese Fähigkeiten auch haben, die mir auch dazu geraten haben, das weiter auszubauen. Mhm. Und ich habe mich darauf eingelassen und mittlerweile ist es so, dass ich sogar Kontakt zu Verstorbenen haben kann. Also du träumst nach wie vor Dinge, die passieren. Richtig. Das ist nach wie vor. Träumst du auch Tode vorher? Nee, das nicht. Ich kann das zum Beispiel auch nicht bei Leuten, die mir nahestehen. Beispielsweise für mich selbst kann ich das nicht. Und ich kann das nicht bei Leuten, zu denen ich eine emotionale Beziehung habe. Dort kann ich nicht in die Gegenwart, nicht in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit schauen. Das kann ich aber bei Leuten, zu denen ich überhaupt keinen Kontakt habe, super. Ja, aber nochmal bei den Träumen zu bleiben, das entzieht sich ja deinem Willen. Das passiert ja, ohne dass du irgendwas dazu tust in der Nacht. Ja. Hast du schon mal geträumt, dass jemand stirbt und er ist gestorben? Nein, das habe ich noch nicht gehabt. Gott sei Dank. Sag doch mal ein Beispiel, was du geträumt hast und was dann eingetreten ist. Beispielsweise, ich sehe irgendwelche Situationen. Also das Prägnanteste für mich war eine Situation mit meinem allerersten Freund, den ich hatte, als ich 15 war. Mhm. Da waren wir im Urlaub und da habe ich geträumt, dass er auf einer Veranstaltung war, wo er ein Mädchen kennengelernt hat. Ich habe die auch genau beschreiben können. Mhm. Und die hatte ein Fahrrad dabei und dann habe ich die beiden halt nach Hause gehen sehen. Mhm. Und am nächsten Tag, als wir telefoniert haben, war das tatsächlich der Fall. Er war tatsächlich auf einer Party und hat eben diese Dame, die ich genau beschreiben konnte, mit ihrem Fahrrad nach Hause gebracht. Also da bekäme ich auch eine Gänsehaut, wenn ich sowas träumen würde. Solche Sachen. Du träumst aber nicht gesellschaftliche Ereignisse, politische Ereignisse oder Katastrophen vorher. Also ich träume schon Träume, die in Katastrophen reingehen, aber ich kann das immer nicht einordnen, ob das jetzt was mit meinem seelischen Befinden zu tun hat oder ob das vielleicht tatsächlich mal was ist, was eintreffen könnte. Ja, ja. Okay, kommen wir zu den konkreteren Sachen vielleicht. Ja. Du sagst, du kannst Kontakt aufnehmen zu Verstorbenen. Richtig. Das setzt voraus, du glaubst, dass es ein Jenseits gibt, wo Verstorbene in irgendeiner Form existieren. Ich denke schon. Also da setze ich das wieder wissenschaftlich an, dass ich sage, dass Energie nicht einfach verschwindet. Ja gut, aber das ist noch nicht der Beweis dafür, dass es die Individualität in irgendeiner Form im Jenseits weitergibt. Das ist richtig, aber ich denke schon, dass sich irgendwo diese Energie ablagert, in welcher Form auch immer. Vielleicht pufft die einfach nur so in die Luft und da wird ein Blättchen draus. Das glaube ich nicht. Ich denke schon, dass die irgendwo weiter existiert, in welcher Form auch immer. So, das weiß man eben nicht. Du nimmst konkret Kontakt zu Toten auf. Ja. Zu welchen Toten? Also es gibt Leute, die mich anschreiben. Ich mache das hauptsächlich per E-Mail, weil ich dann selber entscheiden kann, ob ich das annehmen will, ob ich das machen möchte. Ich habe beispielsweise mal ein paar Wochen auf einer Line gearbeitet. Das ging gar nicht für mich, weil das für mich absolut pushy war. Also ich hatte das Gefühl jetzt, okay, wenn die Leute anrufen, muss ich ihnen jetzt irgendwas erzählen. Das war gar nicht meins. Da habe ich überhaupt keine Connection bekommen. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, nee, also ich mache das per E-Mail weiter und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, manchmal nehme ich auch kein Geld dafür. Es kommt drauf an. Ja. Aber so also im Durchschnitt, wenn man dich anmeldet und sagt, ich möchte zur Oma Kontakt haben, fragen, wie es der Oma geht, was kostet das? Ich sag mal, es kostet nie mehr bei mir als 50, 70 oder vielleicht 80 Euro. So, jetzt ist das natürlich eine Vertrauenssache. Ich schreibe dann eine E-Mail an Raven irgendwo, wo immer Raven wohnt, und dann schreibt Raven mir tolle Sachen zurück, die Raven sich vielleicht auch wirklich ausgedacht haben könnte. Ja, ja. Absolut nachvollziehbar. Ich sage auch den Leuten vorab, dass ich ohne Vorab-Infos arbeite. Das heißt, ich will in dieser Mail keine Details haben. Was willst du denn in der Mail wissen von einer Person? Den Vornamen und die Frage. Das reicht? Das reicht. Da kann Elisabeth 68 reicht aus und dann kannst du loslegen. Richtig. Obwohl es vielleicht viele Elisabeths 68 gibt. Genau. Mhm. Ja, ich weiß, es klingt sehr strange, aber es ist tatsächlich so. Wie machst du das denn? Dann liest du die Mail. Also Elisabeth 68 schreibt, sie möchte vielleicht auch zu ihrer verstorbenen Mutter Kontakt aufnehmen. Ja. Dann sitzt du da am PC. Und dann, was machst du? Dann fange ich an zu schreiben. Ich nehme mir dann erstmal die Zeit. Ich lese mir die Mail erstmal gar nicht durch zuerst, wenn ich gerade keine Zeit habe, weil ich dann weiß, dann kommen direkt die Bilder. Mhm. Das heißt, ich setze mich hin, wenn ich Zeit habe, mache diese Mail auf, lese sie und fange an zu schreiben. Da kommen die verschiedensten Informationen rein, teilweise wirklich Details, wie die Person gestorben ist, was sie für Hobbys hatte, was ihr Lieblingsplatz war, ob sie irgendeinen besonderen Schmuck an sich getragen hat. Und Domian, es stimmt. Wie kann man sich das vorstellen, was in deiner Psyche dann vorgeht? Wie kommt dieser Kontakt zustande? Siehst du das, hörst du das? Oder? Nein, also ich sehe nichts und ich höre auch nichts. Ich habe auch nichts mit irgendwelchen Engeln zu tun oder sonst irgendwas. Weil viele Leute sagen ja auch, die bekommen dann irgendwelche Engelsbotschaften oder legen dann Tarotkarten. Damit habe ich rein gar nichts zu tun. Ich arbeite ohne irgendwelche Hilfsmittel. Das heißt, wenn ich mir diese Mail durchlese und dann kurz nachdenke, kommt das... Einfach so über dich. Wie ein Film, den ich mal gesehen habe. Wenn man dir gegen... Kann man dich auch besuchen? Ja, aber das eher ungern. Warum? Das wäre dann irgendwie so ein Druck für mich, dass ich dann denken würde, okay, ich muss jetzt hier mit der Person sitzen und muss der jetzt irgendwie direkt Antworten geben. Vielleicht bin ich dann auch blockiert. Und so ist das halt für mich ohne irgendwelchen Druck, wenn ich das per E-Mail mache. Nimmst du eigeninitiativ Kontakt zum Jenseits auf? Also ohne, dass dich jemand was fragt? Ich habe das mal gemacht bei meinem Opa. Heute bin ich in guter Stimmung, ich plaudere mal ein bisschen mit dem Jenseits. Nee. Ich habe das mal mit meinem Opa gemacht, weil der auch schon seit längerem verstorben ist und das war's. Und war der Opa erfreut, dass die Enkelin ihn belabert von hier unten? Nee, aber ich fand es ganz interessant, was er über meine Mutter zu sagen hatte, weil das waren auch Sachen, die hatte meine Mutter mir noch nicht mal erzählt. Und stimmte das, was er gesagt hat? Ja, es stimmte. Wirklich? Also darüber war meine Mutter auch sehr erstaunt. Also der Opa hat dir was gesagt aus dem Jenseits, was du nicht wusstest? Genau. Und dann hast du mit deiner Mutter gesprochen und hat die gesagt, ja, das stimmt. Ja, genau. Das ist ja wirklich gruselig. Ja, ich weiß. Du kannst uns so viel erzählen. Ich würde gerne das irgendwie, kann man es testen? Können wir, ich will dich jetzt nicht aufs Glatteis führen, aber ich habe oft schon mit Medien hier gesprochen. Ja. Und ich frage dann immer, können wir irgendwie einen Test machen, weil ich bin natürlich grundskeptisch eingestellt. Und ich möchte so gerne mal irgendwann etwas erleben, dass ich hier sitze und denke, boah. Ja, aber vielleicht ist auch deine Erwartungshaltung zu groß und vielleicht blockierst du dich ja noch dadurch selbst. Ich hätte ja nur konkret, geht das denn so übers Telefon? Wenn du mir einen Namen sagst und eine Frage dazu stellst, die nicht detailliert ist, kann ich es probieren. Das Dumme ist, wenn man jetzt, ich möchte jetzt etwas fragen, was sehr persönlich ist. Ja. Ich brauche schon einen Vornamen. Du brauchst einen Vornamen? Ja. Und der sollte auch schon richtig sein. Und was brauchst du noch? Die Frage dazu. Du brauchst also auch kein Datum oder so etwas? Nein. Gut, dann machen wir das mal. Okay. Ich nenne dir den Vornamen Heinz. Ja. Ist diese Person noch am Leben? Nein. Mhm. Und ich möchte wissen, wie der Name des Lieblingstieres von Heinz in der Kindheit war. Ja, das ist aber so eine Frage. Wenn du mir das jetzt sagst, dann falle ich hier runter. Ich will wissen, was das für ein Tier war und wie das Tier hieß. Wie das Tier hieß, das kann ich dir nicht sagen. Ich sehe auf jeden Fall, dass... ich kann dir sagen, wie ich Heinz sehe. Eine sehr zurückgezogene Person, die allerdings ein sehr, sehr großes... eine sehr, sehr große Empathie hatte, sehr, sehr viel Liebe hatte. Ich sehe, dass die Beziehung zu ihm eine sehr, sehr starke war, eine sehr große Verbundenheit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an diese Person denke... Raven, das sind Sätze, die könntest du jetzt aus dem Lameng heraus sagen. Ich weiß, ja. Ich sag dir nur das, was reinkommt. Okay. Ich sehe eine Katze. Ich weiß nicht, ob es seine Katze war. Ich sehe, dass er auf jeden Fall eine große Verbundenheit zu diesen Tieren hatte. Ich sehe keinen Verwandtschaftsgrad zu ihm. Es ist aber eine enge Verbundenheit. Ja, leider hat dieser Test auch überhaupt nicht geklappt, Raven. Schade. Ja, schade. Es stimmt fast nichts außer den Allgemeinplätzen. Okay. Aber vielleicht ist es für dich auch eine stressige Situation, dass hier absolut. Jetzt so... Ja, ja, absolut stressig. Deswegen habe ich auch diese Hotline-Geschichte nicht gemacht. Ja, ja, wir haben das auch nicht vorher abgesprochen oder dich irgendwie gefragt. Ja. Aber du verstehst auch meine Skepsis. Absolut. Und du verstehst sicher auch, wenn ich irgendwann mal sowas Konkretes hören werde, dann bin ich wirklich extrem erschüttert, das muss ich so sagen. Wenn mir das jemand mal so beantworten kann, dann kracht... Ich glaube, sowas wirst du niemals finden. Das wird nicht, weil, guck mal, das ist erstens mal die Situation, wie gesagt, es ist natürlich eine stressige Situation für jemanden, der dann irgendwie im Radio ist, was keine alltägliche Geschichte ist. Mhm. Dann stellst du eine Frage einer Person, die jetzt beantworten soll, vor einem Publikum, vor einem großen Publikum. Mhm. Und dann willst du auch noch solche Details wissen wie einen Namen von einem Tier. Aber wenn man so Kontakt zum Jenseits hat, muss das doch eigentlich ein Scherz sein. Mal eben kurz zu fragen, wie war das mit dem Tier? Was war das für ein Tier? Wie hieß es? Zack, zack. Wenn, dann muss es doch da nun ganz schnelle Verbindungen geben. Also so eine Frage hat mir noch niemand gestellt. Es hat mir noch nie jemand geschrieben, von wegen Raven, sag mir doch mal bitte, welches Lieblingstier vom Heinz und wie der Name davon war. Ja, die fragen wahrscheinlich allgemeinere Sachen und dann kann man auch allgemeiner darauf antworten. Ich weiß es nicht. Also ich kann dir zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel sagen von einem Channeling, was ich vor kurzer Zeit hatte, wo ich gesehen habe, dass diese Person auf Schifffahrt war und das Grab auch in der Nähe vom Meer war, wo sie dann immer hingegangen ist und Rosen hingelegt hat und weitere Details. Und das stimmte alles. Also das sind so Sachen, die kann ich mir nicht aus den Fingern saugen. Woher soll ich das wissen? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja. Aber du machst das nicht hauptberuflich, ne? Nein. Nein, du machst das so nebenher und... Richtig. Was machst du hauptberuflich? Das möchte ich nicht sagen. Aha. Bist du gar in einem wissenschaftlichen Bereich tätig? Nein, aber es interessiert mich sehr, dieser Bereich. Okay, gut, da will ich dich da auch nicht belästigen mit der Frage. Nee, das ist okay. Ich danke dir für das nette Gespräch, Raven. Ja, ich danke dir. Und alles Gute wünsche ich dir. Danke, ich dir auch. Tschüss, danke schön. Bis dahin, tschüss. 1:39 Uhr haben wir. Unser Thema heute Nacht heißt, ich bin außergewöhnlich und ich spreche schon jetzt eine ganze Weile mit sehr außergewöhnlichen Leuten und bin gespannt, wie es denn weitergeht. Es geht weiter mit Rolf und Rolf ist 57. Guten Morgen, Rolf. Guten Morgen, Domia. Guten Morgen, Rolf. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Das gebe ich sehr gerne zurück. Du bist ein außergewöhnlicher Mann? Ja, sagen wir mal, ich habe eine außergewöhnliche Biografie hingelegt. Ja. Ich bin 1980, nachdem ich Schule verlassen hatte und die Arbeitswelt erkundet hatte, bin ich auf Wanderschaft gegangen. Und wohin? Aus Köln heraus, Richtung Osten. Das war damals so mein Traum. Ich gehe mal so Richtung Osten. Ne? Und, aber da konnte man gar nicht weit gehen damals, Richtung Osten. Da war die Mauer. Genau. Oder die Grenze war da. Ja, ja, genau. Da, bei Göttingen bin ich dann erstmal so ein bisschen da stecken geblieben und dann, das Leben nahm seinen Lauf. Also es ist, wenn ich jetzt anfange, all die Jahre zu erzählen, ich komme mal da an bei dem Bild, wo ich jetzt gelandet bin. Ich lebe jetzt seit 10 Jahren mitten in Köln mit meiner speziellen Art der Architektur, eine mobile Architektur. Also ich schaffe mir immer meine Lebensräume um mich herum selber, temporär oder eben gleich auf Reise. Wie geht das? Wie kannst du die Lebensräume, baust du dir eine Hütte oder ein Zelt oder? Ja, also, zuerst war die Wanderschaft nur tatsächlich mit Zelt oder mit Gastfreundschaft. Mhm. Und später mit meiner ersten Frau haben wir dann 2 Zirkuswagen angeschafft. Mhm. Ich hatte damals einen Freund, der war in den Anfängen von Zirkus Roncalli dabei, maßgeblich dabei und er lebte schon in einem Zirkuswagen. Das hat uns inspiriert und dann haben wir 2 solche Wagen angeschafft, umgebaut und sind dann zusammen auf Reise gegangen. Finde ich eine sehr schöne und sympathische Idee. Mhm. Ja. Und diese Zirkuswagen ist jetzt euer Zuhause? Also wir sind auch schon lange wieder getrennt. Auch in diesem Leben gibt es Wegstrecken gemeinsam und dann auch wieder alleine oder auch, was auch möglich ist, in großen Gruppen. Also die größte Erfahrung war eine Kunstkarawane durch Münsterland mit 100 Menschen, 60 Künstler aus 24 Ländern. Oder eben 2 Jahre mit einem Zelttheater durch Deutschland zu reisen. Auch das höchst abenteuerlich und interessant. Also du warst immer irgendwie auf Wanderschaft? Oder immer unterwegs irgendwie? Ja, also ich habe gelernt, dass ich glaube, das eigentliche Wesen des Menschenlebens ist Wanderschaft, ob wir das nun wollen oder nicht. Ja. Denn wir werden geboren, wir stellen uns auf die Füße und dann geht's los und und irgendwann kommen wir dann da an, wo die Füße langsamer werden. Ja. Dazwischen liegt ein großer Weg. Ne? Ich höre gerade, Rolf, dass wir ein Foto haben von dir. Ja, ja. Ah. Ich kann es leider nicht sehen. Ja, ich kann es sehen. Ein Mann mit Bart und einem lustigen großen Hut und so eine Art Norweger-Pullover sehe ich hier. Ja. Ja, das heißt, du würdest du dich als Künstler bezeichnen? Also die erste Berufsbezeichnung, die ich von den Leuten bekommen habe, war, da kommt der Lebenskünstler. Der Lebenskünstler, ja. Das der Lebenskünstler. Hört man heute nicht mehr so oft. Ja, richtig. Aber auch der Lebenskünstler braucht mal ein bisschen Kohle, um sich irgendwas zu kaufen oder sein Leben zu finanzieren. Woher kriegst du dein Geld? Auch das ist in 35 Jahren in einer großen Vielfalt zu beantworten. Also ich bin ein tätiger Mensch, sag ich mal. Also ich nutze nach Möglichkeit meine Tage von frühmorgens. Ja, ich habe eine Menge Fähigkeiten ausgebildet. Ja, also jetzt mal nur musikalisch. Also es gibt eigentlich kein Instrument, das ich nicht spiele. Also du gehst auch bist Straßenmusiker, gehst auf die Straße? Ich habe auch auf der Straße gestanden und Musik gemacht. Ja. Klar. Ich habe aber auch die Kunstglaserei betrieben, 11, 12 Jahre lang auf Reise. Da hatte ich meine eigene Werkstatt dabei. Das heißt also die Produktion von Lampen, Spiegeln, aber eben jedes ein Unikat und so weiter. Das heißt, man schlägt sich immer mit so ein bisschen durch. Viel Geld hattest du nie in der Hand wahrscheinlich. Es gab in diesem Leben auch, also wir haben zum Beispiel in meinem alten Zirkuswagen 10.000 Mark gefunden. Wenn man es findet, ist natürlich sehr schön. Aber dich muss ich wahrscheinlich gar nicht fragen nach so Sachen. Hast du eine Krankenversicherung? Nee, die habe ich jetzt auch seit 10 Jahren nicht mehr. Und hast du eine Rentenabsicherung? Ja, 35 Mark oder Euro oder so in der Art wird das ausfallen. Das heißt, da ist nicht viel los. Du vertraust. Ein Leben, Genau. Also ich habe im Prinzip, sagen wir mal, ich habe früh diesen Generationenvertrag, der uns nach dem Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen ja verkauft wurde, dass wir uns nicht mehr aufeinander, sondern auf die Versicherungen verlassen. Mhm. Ne, den habe ich früh, schon in frühen Jahren, ich glaube 1920 war ich da, wo ich sozusagen mit über solche Sachen Gedanken gemacht habe und ich konnte nicht wirklich daran glauben. Mhm. Ich glaube, und ich muss sagen, bis heute, alles bestätigt es auch. Also, ja, ne, wir leben, das wirkliche Geflecht des Lebens, da wo wir wirklich getragen sind, das sind ganz im Wesentlichen wir selber, wir Menschen, ne? Ja. Und also, ne, Nochmal zu meiner genauen Vorstellung. Du, zurzeit hältst du dich in Köln auf. Richtig. Mitten in der Stadt und wohnst auch in diesem Zirkuswagen. Ja, da liege ich hier gerade drin, genau. Mit Kerzenlicht, ne, weil wir seit 20 Tagen hier kein Strom und Wasser mehr haben. Ja. Mhm. Und was machst du zurzeit? Ja, jetzt haben wir ein neues Foto. Das kann ich leider wieder nicht so richtig erkennen von der Entfernung, weil mein Monitor hier so weit weg steht. Ich vermute also mal, das ist dein Zirkuswagen, vermute ich. Oder dein umgebautes Häuschen oder irgend sowas. Ja. Ja. Du bist doch dann wahrscheinlich irgendwie nur immer zeitweise geduldet, da wo du gerade stehst, oder wie geht das? Richtig, genau, so ist das. Wie ist das für dich, also, mitten in so einer vitalen Großstadt wie Köln zu sein? Da siehst du viel Reichtum, da siehst du dicke Autos, da siehst du schick gekleidete Menschen und du lebst in einer ganz anderen Welt. Wie kommst du dir dabei vor? Also es hat immer wieder sehr absurde Züge. Also ich bin einer der ganz wenigen, ich habe 35 Jahre meine Tür nicht abgeschlossen zum Beispiel. Mhm. Ja? Mhm. Also nur aus der Perspektive, also jemand, der offenherzig auch, ne, und auch ohne Angst, ne, eben mitten in so einer Millionenstadt oder auch mitten im Wald, ne, auch das ist ja vorgekommen, ne? Mhm. Ich schlafe hier draußen mitten in der Nacht, ne? Also wir haben hier wunderbar, ich habe ja hier ein Paradiesgelände geschaffen hier in den letzten 10 Jahren. Das war ja hier ein vermülltes, innerstädtisches Gelände. Du bist so lange jetzt schon in Köln. Und ich bin schon 22 Jahre wieder zurück und seit 10 Jahren aber hier auf diesem Gelände. Aber wo ich so darauf hinaus wollte, ist nicht manchmal so ein Gefühl, dass du doch ein bisschen neidisch bist, was die anderen sich alles leisten können? Ach, das ist ja eher umgekehrt. Also ich leide eigentlich eher unter der Vielzahl der Menschen, die also ihren Neid nicht wirklich zugeben können. Mhm. Ne, weil, also, ja, also der, das ist ein ganz alter Konflikt, glaube ich, den ich sofort widerspiegel. Ne? Also ich habe mein Zirkuswagen einmal vor 35 Jahren selber gebaut, ja, und der ist mir bis heute treu zu Diensten, während alle anderen, weiß ich, vielleicht auf ein Einfamilienhaus gesetzt haben, die Frau ist weggelaufen und bis heute zahlt man den Bausparkassen. Ja, du lebst das absolute Antileben zu fast allen Menschen. Das ist wirklich schon hochinteressant. Als du damals auf die Wanderschaft gegangen bist, 1980, ne, hast du gesagt, was haben denn deine Eltern dazu gesagt damals? Was haben meine Eltern? Also meine Mutter, die könntest du jetzt noch interviewen. Mein Vater ist gegangen vor 2 Jahren. Also die waren, die haben vor allen Dingen beide Söhne. Ne? Mein Bruder, der ist 1 Jahr jünger, der fing also auch dann, der wurde dann angesteckt und zog dann auch noch in den Zirkuswagen. Also mein Vater, meine Mutter, die, keine Ahnung, die hatte da nicht so eine klare Haltung. Aber mein Vater, den hat das schon, glaube ich, sehr... Ja, die meisten Eltern wollen ja, dass er der Junge was wird, dass er beruflich erfolgreich wird, Karriere macht, ein bisschen was verdient und so weiter. Ja. Gibt es Momente, du schaust jetzt schon auf eine lange Zeit ungewöhnlichen Lebens zurück, gibt es Momente, wo du doch das ein oder andere bereust oder vielleicht sogar generell bereust, diesen Weg gegangen zu sein? Nee, also generell kann ich auf jeden Fall verneinen, aber dass ich meine Tiefpunkte hatte, ne, also weil dieses Leben ist, wenn es auch, sagen wir mal, wenn man mich jetzt hier besucht, ist Sommer und das ist ein hartes Leben manchmal. Also wir bekommen ja auch viel Besuch, ne, aus ganz bestimmten Gründen, weil das ist hoch inspirierend, hier zu sein, diese Erfahrung zu machen, mitten in einer Stadt von jetzt auf gleich eine Grenze zu überschreiten und in einen Modus des Menschseins zu fallen, was man lange nicht gehabt hat oder höchstens mal im Urlaub irgendwo hat. Ne, also da kommt auch dieser Neidaspekt dann her. Ne? Aber es gibt harte Zeiten, aber bestimmt gibt, auch für dich. Es gibt Zeiten, weil ich meine, wir leben immerhin in Deutschland. In Deutschland ist praktisch alles, was wirklich frei ist, im Prinzip verboten. Mhm. Ne? Also man darf Atomkraftwerke bauen, aber eine einfache Feuerstelle unterhalten, da muss man schon ganz schön verkämpfen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt, ne? Also Autofahren ist legitimiert, aber geh mal zu Fuß oder fahr mal mit einer Karawane mit 4 Zirkuswagen in einem Stundenkilometer, weiß ich, mit 6 Stundenkilometer über die Straße. Mhm. Ist Theater da, ist die Polizei gleich da. Ja, ne? Also abgesehen davon, wenn man sich dann auch noch als Fremder in anderen Gegenden tummelt, ne, da kommen noch ganz andere Faktoren. Erinnerungen, wahrscheinlich auch schlechtes Gewissen, also auch diese Frage. Ich glaube, so wie du jetzt gesprochen hast, die letzten Minuten, während wir sprechen, ich glaube, dass du mit dir im Reinen bist, deinen richtigen Lebensweg eingeschlagen zu haben. Ja. Das ist toll, wenn das so rauskommt. Ja. Wie siehst du so die nächsten, ich hoffe ja nur, dass du ein langes Leben haben wirst, wie möchtest du die nächsten 20 Jahre verbringen? Boah, Domian, also ich hab unglaublich große Träume noch, die mit mir gehen, weißt du? Also ich bin ja auch ein Künstler, ein Realisator, ne? Und ich hab zum Beispiel ich träume hier für mich den großen Traum vom Frieden, ne? Ja. Und da habe ich so einige Vorschläge zu machen an uns alle. Ja. Und das ist eigentlich so mein Hauptwunsch, den ich habe, mal gehört zu finden, um aus dieser besonderen Perspektive uns allen mal was Futter zu geben zum das, Denken. Das ist dann ein Thema für eine nächste Sendung. Zum Beispiel, ja. Rolf, das freut mich sehr, dass du angerufen hast. Immerhin scheinst du in deinem Wohnwagen Strom zu haben oder irgendwie ein Radio. Ein Handy habe ich hier. Ne? Und da kannst du auch Radio hören drauf, oder wie? Nee, ich habe gar kein Radio gehört. Ich konnte die Sendung nicht verfolgen. Und wie bist du auf uns aufmerksam geworden jetzt? Ja, das freut mich, dass du das fragst, weil das gibt mir die große Freude, auch noch die Geschichte zu erzählen. Nämlich mein ältester Freund, der liebe Jürgen Dieter von der Heide, der liegt jetzt im Bett, der ist 88, im Bergischen Land, in seinem Waldhaus und hört uns wahrscheinlich andächtig zu und freut sich in Ästchen, dass es ihm gelungen ist, mich jetzt hier bei dir zu hören. Ach, er hat dich darauf aufmerksam gemacht. Ja, genau. Das ist ja schön. Das ist ja eine tolle Sache. Ja, schöne Grüße dann ins Bergische. Ja. Zu deinem Freund und alles Gute ihm. Rolf, ich habe mich sehr gefreut, dass du hier warst und gute Zeiten. Komm mal rein hier ins Paradies. Ja, wo ist denn das? Nee, das verraten wir jetzt nicht. Dann kommen da zu viele Leute hin. ich werde es schon rauskriegen. Alles Gute wünsche ich dir. Klar. Bis dann. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 und weiter mit ungewöhnlichen Menschen. Martin, 49. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen, Domian. Grüße dich. Hallo, Martin. Hallo. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du von dir erzählen wirst. Warum bist du außergewöhnlich? Dein Thema ist ja, ich bin außergewöhnlich. Bei mir muss ich sagen, ich war außergewöhnlich. Mhm. Ich war bis vor 15 Jahren einer der ersten in Deutschland als Escort Callboy. Zuletzt hatte ich einen Escort Service, eine eigene Agentur auch. Mhm. Das Ungewöhnliche war, dass ich damals eigentlich verlobt war, Stock Hetero war. Mhm. Allerdings meine Verlobte, ihr Sohn schwul war. Ja, und dann bin ich auf so ein Heft gekommen. Da war eine Anzeige aus München von einem sogenannten Marcel, das wird dir vielleicht auch was sagen, du bist in dem gleichen Phänomen der Gleichgeschlechtlichkeit. Nee, sag ja, mir ich aber hatte damals, ja, egal. Ja, ich habe damals da einfach so spontan angerufen. Mhm. Der meinte, ja, wie siehst du aus, kannst mal ein Bild schicken. Ja, ich war mit meinen 25 Jahren, sah ich eigentlich bubihaft aus. Mhm. Also wirklich so knabenhaft, 16, 17 Jahren. Ja, und er hatte die eiserne Ideen oder schon damals die Connection, dass dieser sogenannte Escort überwiegend erstmal in die Schweiz ging. Und es gab damals in der Tat noch, es gab nirgendwo Escort in der Zeit, also Männer-Escort? Zu dieser Zeit, ich meine, du kennst wahrscheinlich selber dieses Heft noch, so von du und ich noch. Ja, das kenne ich noch, das kenne ich. Ja, ja, aber da waren die ersten Zeiten, gab es noch nicht mal was von einem Bild oder so. Ich war einer der ersten Callboys, der überhaupt ein Bild gemacht hat. Ne? So, dann bist du als Callboy eingestellt worden. Ich bin da praktisch eingestellt worden. Das war wie in so einer Traumwelt. Wenn du gut bist, kannst du mal meinen Porsche fahren. Ich bin in München in die Schickeria gekommen. Damals gab es ja Kais Bistro und was weiß ich. Da muss man nichts erzählen. Es gab ja eins von dem anderen mit Film und Fernseh und so weiter. Ja, aber ich frage dir mal, damit wir uns das richtig vorstellen können. Das heißt, dann haben reiche, bisexuelle oder schwule Männer haben dich gemietet, so wie man das auch mit Frauen machen kann, und sind mit dir schick ausgegangen, haben die Abende verbracht und haben sich mit dir gezeigt. Also die Erfahrung von mir, was ich ja selbst sehr überrascht war erstmal, dass die meisten eigentlich hetero waren und verheiratet waren. Ja, ja. Und der Clou war ja, ich selber war ja auch. Du bist auch hetero. Na, da waren die richtigen zusammen. Aber die, die dich gebucht haben, waren natürlich nicht richtig hetero. Die waren nur scheinhetero. Die waren scheinhetero, wie es damals in der Welt war. Man musste heiraten, gerade so in der Schweiz oder gerade so am Lande. Ja. Ja. Das meiste Geld, was du eigentlich verdient hast, war wirklich von den Heterosexuellen außerhalb von der Stadt. Also mit Schwulen selber. Im Gegenteil, die waren ja viel zu stressig. Ja. So, jetzt erklär du mir mal bitte. Du bist ein junger Kerl, gut aussehend, 25 Jahre alt, hast eine Freundin, bist heterosexuell und kommst denn in dieses Milieu rein? Wie war das für dich beim Sex mit diesen Männern? Wie hat das überhaupt funktioniert? Aufregend, das war ja das Spannende. Ja, aber hast du überhaupt eine Erektion bekommen? Erstmal nicht und dann, wie ich gemerkt habe, dass den Leuten das sowas von empfindenswert ist, endlich wen zu haben, wo sie Tage, Wochen, Jahre lang sich das bei einer Selbstbefriedigung fantasieren, endlich Realität haben. Also ich muss dir auch sagen, ich habe die heute noch, ich habe unzählige von Dankesbriefe oder ich bin schuld daran von 4, 5 Scheidungen eigentlich auch, dass sich so manche dann doch geoutet haben und gesagt haben, nee, jetzt habe ich doch wen kennengelernt und aber dann lag es doch wahrscheinlich, irgendwie nahe, dass sich einer von diesen wohlhabenden Männern auch in dich richtig verliebt und eine Beziehung hätte aufbauen. Gab's genug, um Gottes Willen, da war das Geld und die Freiheit viel, viel wertvoller. Das heißt, du hast dich da aber nie drauf eingelassen? Doch, es gab schon die Herzens, ja. Warst du auch mit einem Mann zusammen? Der früher Gast war? Ja. Nein. Das nicht? Nein. Also ich hatte, so komisch wie es klingt, ich war das erste Mal, wie ich mir das leisten konnte, hatte ich so eine japanische Figur mit so einem Chinesen, der einen Fisch hatte. Und diese Figur, die hatte ich immer bei mir an dem Wandschrank und genauso den Blick gerichtet immer an diesen Sessel, wo immer meine Gäste saßen. Mhm. Und das war mein Fischer. Mhm. Und den fische ich mir jetzt. Gast fische ich mir. Da musst du doch. Es ist eine wahnsinnige Psychologie dabei. Und ich glaube, dass ich deswegen, es hat nichts mit dem zu tun, wie viel das du jetzt zwischen den Beinen hattest. Klar, das musste schon auch stimmen. Aber die Psychologie war wichtig. Da musst du wenn doch du an diesen. So ich muss dich ein bisschen unterbrechen, weil ich nur so viele Fragen habe. Ich habe die Sendung ist gleich rum. Du musst doch dann in dieser Zeit richtig fett Kohle verdient haben. Ich habe richtig fett Kohle verdient. Hast du es verprasst oder hast du es gut angelegt und bei dir behalten? Ich habe das gut angelegt damals. Ja, ich hatte ja auch einen Escort-Club. Ich musste Steuern zahlen. Ich musste leider dann zu viel noch Nachsteuern zahlen. Mhm. Aber ich hoffe nicht, dass du heute verarmt bist. Ich habe nichts mehr. Ach du lieber Gott. Ich konnte aber noch jahrelang gut leben davon. Was ist denn eigentlich aus deiner Freundin damals geworden? Hat die das so mitgemacht, dass du solche Dinge beruflich dann getan hast? Meine Freundin hat das dann durch Zufall, durch eine Sendung dann erfahren. Über mich wurde eine Reportage mal im Fernsehen gemacht. Ja. Ja. Und hatte gesagt, naja, dass du so ein ausgefallener Typ bist, das habe ich mir gedacht. Sag mal, Martin, bist du denn bis heute heterosexuell geblieben oder hat's eine? Nein. Also meine Sexualität ist schon bestimmt geworden, dass ich bisexuell geworden bin, weil es einfach eine Entdeckung war. Ja. Wenn du heute zurückblickst, du hast ja nun wahnsinnig viele Sachen erlebt. Welchen Hauptfehler hast du gemacht? Hauptfehler in dem Beruf jetzt oder wie? Ja, vielleicht, wie auch immer, in deiner Lebensgestaltung. Nee, da gab es keinen Fehler. Gab's keinen Fehler. Ich habe das gern gemacht. Du würdest es genauso wieder machen, wie du es gemacht hast. Also wenn ich das früher nie erlebt hätte, wäre ich heute nicht so stark irgendwie oder hätte ich keine Menschenkenntnis. Ja, ich verstehe. So. Ich wäre so der typische bayerische Landjunge. Es ist nur so schade, es tut mir leid für dich, dass du zumindest nicht ein bisschen kein Geld, Problem. Geld jetzt hast. Ich wollte nur sagen, vielleicht findet sich ein Verleger, ich schreibe derzeit ein Buch. Okay, das ist jetzt über den Sender gegangen, Martin. Wir müssen Schluss machen. Danke, dass du angerufen hast. Und wenn du ein Buch schreibst, wünsche ich dir natürlich viel Erfolg und alles Gute damit. Alles klar. Glückwunsch noch an deine Hemden auch. Ja? Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao. In der Technik heute nach Tim Dohnke. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Und wie immer könnt ihr morgen ab 0 Uhr anrufen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.